Telekom Fernsprecher Hindenburgstraße 133 Remscheid an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 11 Altpapierbehälter sowie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Glascontainer, eine Dixie-Toilette sowie ein Marktwagen oder Marktanhänger der Firma Fischfeinkost Nast sowie ein ADAC Lastzug. Es scheint so eine Art Servicebüro zu sein. Ansonsten hier außer einem Zigarettenautomat mit der Aufschrift Karte rein, Packung raus und einigen in den grauen Telekom-Belag des Fernsprechers eingeritzte Buchstaben, keine weiteren Vorkommnisse.